18 Uhr Dienstagabend und hier ist Radio Talentfabrik mit Kamur Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik. Mein Name ist Kamur und ja, ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr zuhört. Würde sagen, los geht es auch schon gleich mit unserem zweistündigen Elektroreise. Hab wieder so einiges für euch mir ausgesucht. Denke auch hier wieder mal Bekanntes und Unbekanntes, beides dabei. Ja, im Moment hören wir übrigens Brio, Mind Candy. Ich würde sagen, das wollen wir uns auch jetzt mal schön weiter anhören. Und danach geht es dann weiter mit DJ Unite, If You Remix. Alles klar, Leute. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr da seid. Und viel Spaß mit der Reise ins Elektroland und Kamur Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik hier auf Radio Talentfabrik. We'll be right back. heißes, klares Wasser. say thank you for a dancer. I say thank you for your smile. I say thank you for your laughing. I say thank you and goodbye. I told you I have to go, but I'm still here. Fuck oh no, I'm shaking. Thank you for your smile. I'll say thank you for your laughing. I'll say thank you and goodbye. I'll say thank you for dancing. I'll say thank you for your smile. I'll say thank you for your laughing. I'll say thank you. Ja, I said thank you von dem guten Nikone und Sascha Bremer. Ja, ich sage auch gerne mal danke, zum Beispiel für diesen wunderbaren Beat von den beiden, für diesen wunderbaren Song. Davor hatten wir Chicks on Speed, kaltes, klares Wasser. Das kennt man, das ist auch so ein Klassiker mittlerweile geworden. Läuft auch öfters mal in diversen anderen Radiostationen. Und vor Chicks on Speed hatten wir Computer Jockeys mit Ping Pong. Das ist ein ziemlich geiles Lied gewesen. Kommt übrigens aus dem Album, stammt übrigens aus dem Album Computer Jockeys von 1999. Die beiden Jungs kommen aus Köln, Wolfgang Hagedom und Michael Lückner heißen die, alias Digital Jockey. Und ja, laut der Webseite laut.de werden sie als avantgardistische Elektromusik charakterisiert mit asiatischer Klangelementen. Ja, so viel dazu. Wir machen jetzt weiter mit dem guten FX Twin Girl Boy Song. Und danach kommen wir dann zu 3 Airborne Drums mit Detroit Westlands. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen. Und für die, die öfters mal zuhören, heute besucht uns wieder der Joe Jackson. Da habe ich auch wieder einen super krassen Song von ihm, nämlich Bobble. Ja, wo wir mal einfach mal nachher reinhören. Okay, dann würde ich sagen, war es das erstmal soweit von mir. Und wir machen hier weiter mit der wunderbaren Elektroreise durchs Elektroland. Wen gerade interessiert, was da läuft im Moment, das ist Blasir de France mit Slow Tempo. Ich weiß nicht, ob ich es wieder richtig oder falsch ausgesprochen habe. Ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen Sprachlegastheniker bin, was das betrifft. Blasir de France, Französisch war nie meine Stärke. Egal, wollte ich nochmal kurz rein sagen. Eigentlich wollte ich das Lied nur so zum Labern benutzen, aber jetzt einfach wegmachen konnte ich dann auch nicht. Geht jetzt noch eine knappe Minute und dann geht's weiter mit FX Twin und Girl Boy Song. Thank you. vim como vim foi o que me dói, não se vai ver. Ja, okay, ich gebe zu, der Übergang war ein bisschen heftig. Tut mir leid, wollte ich eigentlich anders einspielen. Egal, es geht jetzt weiter mit Magda und zwar zwei Lieder. Und das erste ist jetzt My Little Pony. Und danach folgt Central Bronze. Ja. Alles klar, viel Spaß damit. So, während wir jetzt hier Atomic Mock im Hintergrund hören, möchte ich kurz die nächsten 1, 2, 3, 4 Lieder ankündigen. Und zwar ist es so, dass dann als nächstes sozusagen ein Schallblock folgt, schall-netlabel.com. Wer hier regelmäßig Zuhörer ist, weiß ja, dass ich immer wieder für dieses Label so ein bisschen die Werbetrommel rühre, weil ich finde die einfach fett. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Lieder schon mal gespielt habe. Ich gehe mal davon aus, dass sogar alle 4 Lieder schon mal in einer Sendung vorgekommen sind oder der anderen. Nichtsdestotrotz folgt danach Tony Latenz mit Late Anniversary Dub. Ich liebe diesen Song. Danach kommt Zra mit Petit Frappé. Dann The Mark Strucker mit Corfu und last but not least Who's Afraid of Blues mit Lo. Wie gesagt, ich habe die Lieder bestimmt schon mal gespielt, sind alle 4 so meine Favorites bei Schall und deswegen dachte ich mir, mache ich danach gleich mal so einen schönen Block. Also dranbleiben, es wird auf jeden Fall interessant. Hier geht es noch weiter mit Atomic Mook und dann ja kommt der Schallblock. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das sagen darf, aber wir haben ja auch noch ein Geburtstagskind. Also letzte Woche hatte ich ja Besuch aus dem Saarland und der Tony Latenz, der ist ja auch aus der Gegend. Und ich möchte dem dann nochmal hier herzlich gratulieren zum 30. plus Fragezeichen. Das wird nicht verraten, aber war schön, dass es dich gibt, dass du gefeiert hast, denke ich mal auf jeden Fall. Und am 18. da war ja auch die Bundespräsidentenwahl. Ob das zusammenhängt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Happy Birthday, Tony Latenz. Und wie gesagt, hier geht es jetzt weiter mit Atomic Mook und danach kommt der Schallblock. Sorry for the third prettiest picture. I made the run, let the bomb go. That was my greatest thrill. Outlaw the bomb. Who's Afraid of Blues von Low. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich angekündigt habe, jetzt kommt ein Schallblock und dazu auch gesagt habe, dass ich das sehr feiere. Hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir haben jetzt fast schon Halbzeit durch, 19:21 Uhr hier bei radiotalentfabrik.de und ihr hört Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik, Reise ins Elektroland. Ja, das war der Schallblock. Jetzt geht es direkt weiter mit GMLAB. Den habt ihr auch schon mal ein paar Mal bei mir in der Sendung gehört. Diesmal mit Disco Tech Therapy. Und danach kommt der Trendmüller und anschließend Leckduster. Also es ist auf jeden Fall noch ein gutes Programm. Die nächsten 40 Minuten. Bleibt also dran und habt viel Spaß auf unserer Reise durchs Elektroland. Ja, nach diesem wunderbaren Song von Lackluster, und zwar ist das ein Bonustrack, hat sozusagen also keinen Titel, nennt sich Until Bonustrack, geht jetzt weiter erstmal mit Cash Candy und Parovs Dela Jet Set, und zwar möchte ich das spielen für den guten Joachim, Jo aus Saarbrücken, weiß nicht, ob du mir zuhörst im Moment, aber wenn ja, das Lied ist für dich. Schöne Grüße an die Saar. Enkelsohn von Falco, wenn man das ganz genau sehen will. Parov Stella, der übrigens aus dem schönen Linz stammt, ist ein österreichischer DJ und Produzent im Bereich Jazz, House, Elektro und Breakbeat. Also wir haben sehr, sehr unterschiedliche Musik. Und hier jetzt mit Cash Candy, Jet Set sozusagen. Also Man mag sagen, was man will über Österreich, aber musikalisch bringen die Jungs immer wieder etwas Wunderbares hervor. Und wie gesagt, hier jetzt mit Pavlov Stela eindeutiger Beweis, die Ösis, die können auch in Musik. Ja, weiter geht es mit einer anderen Gruppe, die jeder kennt, aber noch keiner gesehen hat. Und zwar, ich mag die auch, Gorillaz mit Feel Good Incorporated. Jo. Und danach kommt Massive Attack. Ich hoffe, ihr habt noch so viel Zeit. Ja, ihr Lieben, so schnell gehen 2 Stunden vorbei. Also wir haben jetzt noch ein paar Minuten, genauer gesagt noch 7 Minuten. Und zwar werden wir die mit Matthias Schleifer und der Gute-Nacht-Geschichten-Remix, dem Gute-Nacht-Geschichten-Remix-Mix verbringen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei all meinen zahlreichen Millionen Zuhörern da draußen in der weiten, weiten Welt des Internets. Was bleibt noch zu sagen? Ja, ich hab's wieder hinter mich gebracht. 2 Stunden Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik ist ab ACTA gelegt sozusagen. Ja, hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie immer. Denke mal, das Line-Up lässt sich auch, die Playlist lässt sich auch gut hören. Last but not least, ich werde jetzt noch das Lied hier ausspielen lassen, dann werde ich mich einpacken, und denn heute ist DFB-Pokal. Heute spielt Greuther Fürth gegen Dortmund und ich ist keine Ahnung, wer gewinnt, aber ich freue mich auf einen schönen Fußballabend. Ja, als Kaiserslauterer habe ich ja im Moment nicht so viel Freude, von daher hoffe ich, dass ich heute wenigstens ein gutes Spiel sehen kann. Euch, liebe Techno Kollegen, Techno-Citizens da draußen, wünsche ich einen wunderbaren Mittwoch, ja, Bergfest morgen, dass es schön weiter warm wird. Genießt die Sonne, wenn sie rauskommt, und ja, bleibt mir wohlgesonnen, ihr wisst ja, ne? Ohne Musik, ohne mich und vor allem ohne Elektro geht gar nicht. Also bis zum nächsten Mal und macht's gut, euer Kamur Romakanski. Eigentlich jetzt alle lieben Leute gegrüßt. Wenn nicht, mache ich das jetzt nochmal. Ich grüße alle meine lieben Kollegen aus Berlin, dem Saarland und dem Rest der Welt. Ja, namentlich muss ich jetzt nicht alle irgendwie, aber ihr wisst, ich denke an euch und ja, bis bald dann. Bis nächste Woche. Ei, da ist mir noch was ganz, ganz Wichtiges eingefallen. Und zwar haben wir noch 2 Tage die Möglichkeit, die Petition zu zeichnen. Und zwar wegen der Geschichte zum Thema ACTA. Ja, wie kommt ihr da hin? Einfach mal Petition im Deutschen Bundestag eingeben, irgendwie googeln oder so, weil der Link da, das ist alles viel zu viel. Aber bitte, bitte, bitte denkt dran, zeichne da mit, weil es ist einfach wichtig, dass dieses Thema nochmal in unserem Bundestag besprochen wird, dass das nicht so an der Öffentlichkeit vorbeigeht. Von daher, also wer das noch nicht gemacht hat, denkt dran, die Petition zu zeichnen, damit wir ja, damit das Ganze nochmal in den Petitionsausschuss geht und dann nochmal der Bundestag darüber debattieren. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also los, ne? Ein bisschen politisches Engagement kann man ja mal bringen, von daher, und das ist ja nur ein Klick, und was ist heutzutage noch schon ein Klick? Ja, das war's, wie gesagt, von mir. Jetzt habe ich genug. Ich habe Werbung gemacht für meine Kollegen, schall-netlabel.com. Ich habe, genau, für die Petition. Und vielleicht soll ich das nicht vergessen, wer ein bisschen mehr über mich erfahren will. Ich mache ja nicht nur hier Radio, ich bin ja selbst auch aktiv als Künstler. Mein Metier ist natürlich eher das geschriebene Wort. Der kann mich besuchen, und zwar auf kamur.de, einfach kamur.de bei euch in die Browserleiste oben, Browserzeile eingeben, und dann kommt ihr direkt auf meinen Blog. Da könnt ihr dann Gedichte lesen oder auch, wenn ihr möchtet, 1-2 Songs hören, die ich versucht habe, selbst zu produzieren. So rund um mich halt, was macht der Kamur? Das heißt, Kamur ist Gedankenwelt, aber einfach nur kamur.de, und dann kommt ihr dahin. Ja, jetzt habe ich aber genug geschwallt. Ich wünsche euch was und ja, macht's gut.